Die Reise nach Braunschweig von Ten Half. Musik Henrik Albrecht. Regie Frank-Erich Hübner. Zweiter Teil. Mansfelds Lager. Ruhig! Was ist los, Georg? Pferde! Ich höre nichts außer ein paar Meisen. Los, die Böschung hoch! Du auch, Philipp! Meinst du, das sind Soldaten? Schnell jetzt! Diese Geschichte, die Maria, Paul, Philipp und Georg zusammengebracht hatte, ereignete sich vor etwa 400 Jahren. Damals begann gerade ein Krieg, der 30 Jahre dauern sollte. Die Kinder waren Arbeitssklaven bei einem Gerber. Von dem bisschen, was der ihnen zu essen und zu trinken gab, konnten sie gerade überleben. Sie wollten frei sein. Wohl überlegt hatten sie ihre Flucht geplant. Und sie ist ihnen gelungen. Maria, Philipp und Georg hatten niemanden, an den sie sich hätten wenden können. Aber Paul, der auf einer Reise zu Verwandten verschleppt und an Kustos den Gerber verkauft worden war, hatte noch seine Eltern. Sein Vater war ein einflussreicher Kaufmann in Braunschweig. Und nach Braunschweig wollten die Kinder nun. Sie mussten auf der Hut sein vor Soldaten und anderen Erwachsenen, die sie womöglich wieder versklaven würden. Die Hohlwege waren besonders gefährlich, denn durch die hohen Erdwände an den Seiten war eine Flucht in die Böschung sehr schwierig. Aber sie hatten es geschafft. Kopf runter, Philipp! Philipp kann sowieso keine entdecken. Wieso nicht? Weil er genauso blond ist wie das Getreide, in dem wir liegen. Sehr lustig. Da kommen gleich Soldaten um die Ecke. Quatsch, so spielen doch Soldaten nicht. Was sind denn das für zwei komische Wagen? Und wie sind die Leute angezogen? Bunt wie Papageien. Lass das Trompete spielen, Marco. Verehrteste Direktorin unseres hochlöblichen Theaters, des weltbekannten Teatro di Milano. Liebte Frau Schwan, ich übe doch nur eine venezianische Toccata. Damit werde ich unsere Zuhörer demnächst zu Tränen rühren. Sie weinen mehr vor Freude, wenn du aufhörst. Hey, hey, hey! Vittore! Keinen Streit. Brrr. Brav, Zephyr, brav. Brrr. Bleibt endlich stehen, ihr Schindmähren. Marianna, siehst du denn nicht, dass an deinem Wagen gleich der Waschbottich runterfällt? Tatsächlich. Was gibt's da zu kichern, Benedetta? Von unserem Wagen fallen die Kulissen runter. Merkt ihr das nicht? Zieh mit Vittore die Seile nach. Jawohl, Frau Schwan. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich nicht üben darf. An diesem herrlichen Sommertag, in dieser herrlichen Natur, sehe ich keinen, den ich damit stören könnte. Ach, hier spuken überall Soldaten rum. Irgendwo muss das Lager sein, wo Mansfeld seine Truppen zusammenziehen lässt. Deine Trompete könnte sie anlocken. Wenn die unsere abgemagerten Pferde sehen, diese Knochengestelle mit Haut wie Segeltuch darüber, dann werden wir uns bestimmt nichts tun. Benedetta hat recht, Frau Schwan. Ach. Wir sehen nach allem aus, nur nicht nach Reichtum. Soldaten finden immer was, was ihnen gefällt. Und wenn's nur der Spaß ist, andere vor sich zittern zu sehen. Aber besser dürften ihnen wahrscheinlich Marianna und Benedetta gefallen. Vielleicht gefallen Sie, Frau Schwan, ihnen noch viel besser. Ah. Ich kenne kaum einen, der ihrer zarten, lieblichen Art widerstehen könnte. Marco, an meiner lieblichen Art würden Sie sich die Zähne ausbeißen. Sind die Seile fest? Ja, bombenfest. Dann wollen wir weiter. Hier! Aber ohne Trompetenspiel. Und vergesst Pegasus nicht. Dieser Hund läuft vor lauter Neugier, wenn es sein muss, Mutterseelen allein einen halben Tag in die falsche Richtung. Ich habe ihn zu mir auf den Wagen geholt. Bravo. Das waren keine Soldaten. Das war eine Theatertruppe. Kluger Junge. Der kleine Hund, der Pegasus, der war süß. Hätten wir nicht einfach mit den Leuten mitziehen können? Was sollen sie mit uns anfangen? Wir sind nur eine Last für sie. Mein Vater sagt, Schauspieler stehlen. Genau wie Zigeuner. Wir haben aber auch schon gestohlen. Ja, wenn der Hunger nicht mehr zum Aushalten war. Sie rutschten die steile Seitenwand des Hohlwegs hinunter und gingen weiter. Bald stießen sie auf einen Fluss, den Neckar. Ein Fährmann brachte sie auf die andere Seite. Dafür mussten sie den Rest des Tages bei ihm Holz aufladen. Aber sie bekamen auch endlich wieder etwas zu essen. Am nächsten Tag umgingen sie die große Stadt Heidelberg und liefen weiter nach Westen, Richtung Rhein. Auch diesmal nahmen sie einen Hohlweg, um schneller vorwärts zu kommen. Süß! Eine Eidechse. Nimm sie auch mal. Sie ist ganz warm vor der Sonne. Der Fährmann hat gesagt, dass das der längere Weg zum Rhein ist. Ja, aber dafür ist er angeblich auch der sichere. Jedenfalls sind uns bisher noch keine Soldaten begegnet. Da bin ich auch nicht scharf drauf. Vielleicht sehen wir den Rhein ja bald. Wenn der Weg weiter so ansteigt, müssten wir doch irgendwann auf eine Kuppe kommen, von der man eine gute Sicht hat. Bleib mal stehen! Guck mal, Georg. Oder hast du Angst vor einer Eidechse? Ruhig, das sind Pferde. Die Biegung verhindert, dass wir sehen, was auf uns zukommt. Macht euch dünn! Ich schaff's nicht. Ich komme an dieser verdammten Steilwand nicht hoch. Halt dich da an der Wurzel fest. Streng dich an. Ich schiebe dich. Ich hab's geschafft. Komm zu mir, Maria. Ja. Los, hier ins Gras. Was ist mit Georg? Still. Das sind Soldaten. Georg können wir jetzt nicht mehr helfen. Hey, wen haben wir denn da so vor uns mitten in der Landschaft? Einen Schuhputzer, der mit uns nach Prag reisen will. Lass mich los! Warum sollte ich das tun, Kleiner? Da hinten auf dem Feld arbeiten meine Eltern. Oh, meinst du etwa die kleinen schwarzen Punkte da? Die sind aber sehr weit weg. Warum bist du hier, statt ihnen zu helfen? Ha? Es ist heute sehr heiß. Ich soll Wasser holen. Oh, ohne einen Krug oder ein Gefäß. Ha? Georg, helfen! Bleib unten! Im Moment können wir gar nichts tun. Selbst wenn diese Wichte da hinten auf dem Feld wirklich deine Eltern wären, was ich aber nicht glaube, hat mein Freund recht. Du passt einfach gut zu unserer Beute. Lass mich los! Loslassen, habe ich gesagt! Aua! Der Kerl hat mir in die Hand gebissen. Ah, pack ihn vor dich auf den Sattel und dann ab. Dann lass mich runter! Später! Lass mich jetzt raus. Bleibst du erst mal schön lass hier oben. Vorwärts, Grauer! Ja. Georg niemals wieder. Wir sind schuld. Wir hätten ihm helfen müssen. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Wenn wir uns auf die Soldaten gestürzt hätten, hätten sie uns genauso mitgenommen wie Georg. Die Soldaten gehören mit Sicherheit zu Mansfelds Leuten. Woher weißt du das so genau? Die Gegend hier gehört dem Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Genau für diesen Friedrich stellt Mansfeld das Heer auf. Das Lager muss hier ganz in der Nähe sein. Ja. Und wenn wir das Lager finden, dann finden wir auch Georg. Wir müssen ihn irgendwie unbemerkt aus dem Lager holen. So viel Mut hätte ich einem Feind, Pinkel, wie dir gar nicht zugetraut. Pinkel kommt von Pinkeln. Und das werde ich jetzt erstmal tun. Darin bin ich nämlich Weltmeister. Oh, typisch Jungs. Wild entschlossen, Georg zu befreien, zogen die Kinder weiter. Nach einem längeren Marsch erreichten sie eine Hügelkuppe. Und von da blickten sie auf einen breiten Fluss, der sich wie eine riesige Schlange durch die Landschaft wand. Der Rhein. Und unten am Ufer lag das Mansfeldsche Lager. Da mussten sie hin. Sie passten genau auf, dass sie dort nicht vor Einbruch der Dunkelheit ankamen. Sie haben doch an dem Lager bestimmt jede Menge Wachen aufgestellt. Ich glaube nicht, dass sie sehr genau kontrollieren. Wer sollte so einer Masse von Soldaten denn hier in der Gegend etwas tun? Wahnsinn! So viele Zelte, das ist ja eine ganze Stadt! Und wie sollen wir Georg da finden? Da findet man ja eher eine Stecknadel im Heuhaufen. Aber wir müssen ihn finden. Und wenn wir alles durchsuchen. Zelt für Zelt? Im Notfall ja. Wir tun einfach so, als würden wir dazugehören. Und gucken in die Zelte rein. Kommt, weiter. Da drüben bei den Pferden geht es. Au, blöde Mücke. Kommt hier hoch, auf den Damm. Der ist riesig, der Rhein. Ja, der ist echt riesig. Der ist ja so breit wie ein See. Da hinten liegen Schiffe vor Anker. Wahrscheinlich versorgen die Schiffer die Soldaten mit Essen und Holz und sowas. Vielleicht kann einer von denen uns flussabwärts mitnehmen. Und du meinst, der tut das einfach so für uns? Was ist das denn, Paul? Das ist ein kleines Goldkreuz mit 4 Edelsteinen. Wo hast du das denn her? Von meiner Mutter. Sie hat es mir in den Hemdkragen genäht. Genial. Da kommt so schnell keiner drauf. Ist die Kette auch aus Gold? Ja, damit haben wir auf jeden Fall genug, um den Schiffer zu bezahlen. Und jetzt ab zur Koppel. zurück. Hinter die Kanone da. Da kommt die Wache. Die beiden haben den Bauersleuten alles weggenommen, was wertvoll war. Dafür bekommen sie jetzt ihre Strafe. Sie hätten mit ihrer Klauerei bis Böhmen warten sollen. Im Krieg macht deswegen kein Mensch Theater. Da könntest du recht haben. Sie sind weg. Weiter. Hier in dem Zelt ist überhaupt keiner. In dem auch nicht. Weiter. In dem ganzen Lager scheint kein Mensch zu sein. Doch, meine Hübschen. Hell Hansen, der Leibkoch des Generals, ist immer da und passt auch immer genau auf. Lassen Sie mich los, Sie tun mir weh. Ich denke nicht dran, dich loszulassen. Und jetzt raus mit der Sprache. Gehört ihr hier ins Lager? Natürlich. Würden wir sonst hier herumlaufen? Zu welcher Abteilung? Zu welchem Offizier, du neunmal kluger? Na? Na? Zu... Na? Zu Obrist. Na? Na? Obrist Füllgraben. Obrist Füllgraben. Den gibt es hier nicht. Der muss erst noch geboren werden. Mit anderen Worten, ihr seid hier heimlich eingedrungen. Wie? Keine Antwort? Das ist auch eine Antwort. Wisst ihr überhaupt, wozu Soldaten fähig sind? Ihr seht nicht dumm aus. Ihr wisst es. Mit anderen Worten, ihr habt einen triftigen Grund, hierher zu kommen. Welchen? Na, spuckt es aus. Oder ich rufe die Wache. Wir suchen einen Freund. Ach, und wenn ihr ihn gefunden habt? Dann wollen wir ihn hier herausholen. Das ist unglaublich. Das habe ich noch nicht erlebt. Mit anderen Worten, ihr marschiert hier rein und wieder raus, als wärt ihr auf irgendeiner Festwiese. Wie wollt ihr euren Freund denn finden, ne? Hier gibt es viele Jungen. Er kann erst heute hier angekommen sein. Er hat rote Haare und heißt Georg. Rote Haare? Also, wenn ich euch an einen Offizier verkaufe, bekomme ich so mager, wie ihr aussieht, höchstens 3 Gulden. Aber immerhin, mit anderen Worten, ne? Habt ihr etwas, das mehr wert ist als 3 Gulden? Woher sollen wir so etwas haben? Dann tut es mir leid. Ich hätte euch gerne geholfen, aber so... Hier. Oh, was sehe ich? Eine hübsche goldene Kette. Die brauchen wir doch für die Schiffer. Wo hast du die denn her? Ach, ich will es gar nicht wissen. Komm, gib sie mir. Dazu gibt es noch ein Kreuz. Das habe ich aber vergraben. Wenn Sie uns helfen, führe ich Sie hin. Na gut. Aber wehe, das Kreuz gibt es nicht. Na los, kommt mit. Wissen Sie denn, wo Georg ist? Ihr habt bestimmt die Trommeln gehört. Ja, sie sind laut genug. Ja, da werden gleich 2 Soldaten gehängt. Sie haben hier in der Gegend einige Bauern ausgeraubt. Deswegen sind übrigens auch die Zelte leer. Das Ereignis braucht Zuschauer. Diese beiden Soldaten haben heute einen rothaarigen Jungen mitgebracht. Er war sehr wild. Ja, das ist Georg. Sie haben ihn einem Offizier mit Namen Malewka verkauft. Ein brutaler Kerl. Der hat ihn klein gemacht. Mit anderen Worten, zusammengeschlagen. Aus welchem Grund? Erstens war Malewka betrunken und zweitens reicht bei ihm schon ein schiefer Blick als Grund. So, hier ist das Sanitätszelt. Der Krieg ist zwar noch weit weg, aber wir haben schon jede Menge Verletzte wegen Messerstechereien, Unfällen und was es sonst noch so alles gibt. Na, hier rein! Gib mir die Fackel da aus dem Ring. Hier. Bist du nicht Hansen, der Koch des Generals? Schön, dass du mich kennst, Sanitäter. Ein polierter Glatzkopf ist überall bekannt. Was willst du hier? Zu dir muss heute ein Junge gebracht worden sein mit roten Haaren. Er gehört Malewka. Stimmt. Malewka hat ihn ganz schön zugerichtet. Dann tritt mal beiseite, zu dem müssen wir nämlich. Von mir aus. Da hinten das letzte Bett. Da ist er, Georg. Erkennst du uns? Wie geht es dir? Naja, nicht wirklich prächtig. Warum hat dich dieser Malewka so schlimm geschlagen? Hört ihr? Die Hinrichtung ist gleich erledigt. Danach wimmelt es zwischen den Zelten nur so von Leuten. Wenn ihr ihn aus dem Lager holen wollt, dann jetzt. Schaffst du es? Ja. Oh, komm, geht schon. Halt die Hände fest. Er zittert am ganzen Körper. Nimm die Jacke von dem Mann, der daneben liegt. Was? Dann nimm sie, der Kerl ist hinüber. Mit anderen Worten, tot. Hey, wollt ihr ihn etwa mitnehmen? Ja, mit anderen Worten, halt's Maul. Na dann, gute Reise. Weit kommt ihr mit ihm sowieso nicht. Hier rüber. Stopp, die Wache. Schnell hier in das Zelt. Wir werden wohl bald nach Prag aufbrechen. Hat denn der Freund unseres Kurfürsten, der Herzog von Savoyen, schon das nötige Reisegeld geschickt? Ja, ich habe gehört, dass unser Lohn endlich angekommen ist. Gut, weiter. Die Wachen sind weg. Und dass du nicht vergisst, mir das Kreuz zu zeigen. Nein, natürlich nicht. Maria, ihr müsst gleich Georg übernehmen. Ihr geht mit ihm so schnell wie möglich zu den Schiffen. Ich versuche, den Koch noch etwas hinzuhalten. Ist gut. Was habt ihr da zu flüstern? Maria und Philipp schleppten Georg zum Rheinufer, dahin, wo die Schiffe lagen. Es gab dort ja keinen Hafen und deshalb ankerten die Schiffe etwas weiter draußen. Maria und Philipp legten Georg vorsichtig ins Gras. Paul tat in der Zeit so, als suche er die Stelle, wo er das Kreuz vergraben hatte. Er suchte so lange, bis der Koch böse wurde. Da blieb ihm nichts anderes übrig, als das Kreuz zu finden und es abzugeben. So, der Koch ist zufrieden. Er hat mir sogar gesagt, welches Schiff woher stammt und wo es hinfährt. Da vorne, das dicke, die Agrippina, stammt aus Köln. Hast du ihm das Kreuz gegeben? Was sollte ich sonst machen? Und wir müssen uns beeilen. Der ist gierig. Vielleicht glaubt er plötzlich, dass wir noch mehr Schmuck bei uns haben. Aber bezahlen können wir den Schiffer jetzt nicht mehr. Doch, wir können arbeiten, wie wir es beim Fährmann getan haben. Wie geht es, Georg? Gar nicht gut. Hey, was machst du da? Steinchen suchen. Steinchen? Ja, zum Werfen. Da rührt sich nichts. Abwarten. Da, ein Mann mit einer Laterne. Hey, wer macht da so einen Lärm mitten in der Nacht? Das sind wir hier, hier. Wir? Wer ist das? Vier Kinder, die dringend Hilfe brauchen. Sind keine Erwachsenen bei euch? Nein, wir sind allein. Wobei braucht ihr Hilfe? Unser Freund Georg ist verletzt. Ein Offizier hat ihn geschlagen. Sind etwa Soldaten bei euch? Ich schwöre, wir sind alleine. Er kommt bestimmt nicht zu uns. Wenn du recht hast, müssen wir Georg nehmen und weitergehen. Und wohin willst du gehen? Auf jeden Fall weg vom Lager. Das hält Georg nicht durch. Georg soll aber nicht sterben. Da kommt jemand. Komm, Kleiner. Halte das Boot fest. Ja, sofort. Ich bin der Schiffer der Agrippina. Rufus ist mein Name. Ich heiße Philipp. Ich wollte eigentlich nicht kommen. Aber Mathilde, meine Frau, bestand darauf. Wo ist euer Verletzter? Hier ist er. Das ist Georg. Ui, ui, ui, ui, ui. Der ist aber übel zugerichtet. Spuckt er etwa Blut? Auf dem Weg vom Lager hierher hat er es nicht getan. Wenn wir Glück haben, sind es nur Blutergüsse und Schürfwunden und keine inneren Verletzungen. Aber so wie er aussieht, ist auch das möglich. Er muss hier weg, keine Frage. Und was ist mit euch? Ich verstehe. Ihr wollt auch hier weg. Und ihr habt bestimmt keinen einzigen Pfennig Reisegeld dabei. Das stimmt leider. Ich bin kein Samariter. Bis wohin wollt ihr? Am liebsten bis zu ihrer Heimatstadt Köln. Auch das noch. Wenn ich euch mitnehme, müsst ihr arbeiten. Heißt das, Sie nehmen uns mit? Ich bin wahrscheinlich verrückt, aber zum Kuckuck, ja, ich nehme euch mit. Ach, danke. Dankeschön. Bringt euren Freund vorsichtig zum Boot. Ja, machen wir. Meine Frau und Rabba werden große Augen machen, wenn ich gleich mit einer ganzen Familie ankomme. Wer ist Rabba? Ein Hund? Nein, Rabba ist eine Frau, die uns schon viele Jahre hilft. Sie hat jede Menge Kraft, also sieh dich vor, was du zu ihr sagst. Hund würde ich sie an deiner Stelle lieber nicht nennen. Ich habe auch Kraft, fühl mal meine Muskeln. Ui, ui, ui. Für einen Viertelsack Getreide reicht es. Mindestens für einen halben. Es sind genug Getreidesäcke auf dem Schiff, mit denen wir das überprüfen können. Sie legten Georg vorsichtig ins Boot und ruderten zur Agrippina. Dabei erzählten sie Rufus in aller Kürze ihre Geschichte. Mit der Winde, die die Schiffersleute sonst brauchten, um die Ladung von oder an Bord zu bringen, hoben sie Georg an Deck. hast du den Salat, Mathilde. Bitte, Kinder. Wie heißt ihr? Ich heiße Paul. Das ist Maria. Und der Kleine da, das ist Philipp. Und euer kranker Freund? Das ist Georg. Sie wollen durchgefüttert werden bis Köln. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass Sie arbeiten müssen. Keine Angst, Rufus. Sie werden uns schon nicht die Haare vom Kopf fressen. Georg bringen wir zum Zelt auf dem Hinterdeck und waschen ihm die Wunden aus. Finger weg, Schifferin. Sie kriegen bald ein Kind. Ich trage den Jungen. Der Kleine da, kann mir helfen. Ja, ja, in Ordnung, aber... Leg den da hin. Gib mir das Fläschchen dort. Das? Nein, nein, das andere. Da steht ein siebenarmiger Leuchter. Sind Sie Juden? Du siehst ehrlich aus. Und ich denke, du kannst schweigen. Aua. Ja, es stimmt, wir sind Juden. Rufus nennt mich Mathilde, obwohl ich Sarah heiße. Ja, ja. Juden dürfen eigentlich kein Schiff führen. Rinus, der Bruder von Rufus, ist deswegen Christ geworden. Ihm gehört die Hälfte von diesem Schiff. Nur, Rinus ist stinkfaul. Also muss mein Mann das Schiff steuern, wenn wir was zu essen haben wollen. Aber unseren Glauben aufgeben wollen mein Mann und ich deswegen nicht. Ja, ja, schon gut. Wird Georg wieder gesund? Naja, ich bin kein Arzt, aber ich denke schon. Da bewegt sich irgendwer am Ufer. Das könnte der Koch sein, der uns zu Georg geführt hat. Hey, Schiffer! Da sind noch mehr Leute. Hast du zufälligerweise ein paar dreckige Bettelkinder an Bord? Mein Freund und ich würden gerne mit ihnen reden. Was will der Kerl von euch? Ich habe ihm mein Halskreuz gegeben. Das war das Letzte, was ich besaß. Wahrscheinlich glaubt er, wir wären Diebe und hätten noch mehr solche Sachen. Wenn du uns die Kinder nicht bringst, Schiffer, rudern wir zu dir rüber und holen sie. Mit anderen Worten, dann geht es dir an den Kragen, Schiffer. Wir finden schon ein Boot. Lichte den Anker, Rabba. Wir verlassen diesen gastlichen Ort. Jetzt? Mitten in der Nacht? Wir haben genug Sternenlicht. Der Fluss hat hier keinerlei Tücken. Wir müssen uns nur in der Mitte halten. Was ist mit dem Getreide? Worms ist nicht weit weg. Dahinter ankern wir wieder und verhandeln mit den Wormsern. Ja, ist das nicht etwas überstürzt, Schiffer? Nein, Rabba. Wenn die Mansfeldschen Offiziere das Getreide hätten ehrlich erwerben wollen, hätten sie es lange tun können. Entweder wollen sie uns so lange schmoren lassen, bis wir es zu jedem Preis verkaufen, der ihnen gefällt, oder sie wollen es sich irgendwann einfach so nehmen. Wie kommst du plötzlich auf sowas? Ich misstraue dieser Warterei hier schon längst. Aber ich konnte mich nicht entscheiden. Ich bin froh, dass der Koch hinter den Kindern her ist. Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Also, Anker los? Ja, nimm die Kinder mit. Die können helfen, den Anker hochzudrehen. Mathilde, hilf mir das Segel setzen. Los, schnell ein Boot! Die wollen weg! Da stimmt was nicht! Ich glaube, sie haben ein Boot gefunden. Aber wir kriegen sie! Wenn sie uns kriegen, geht es uns schlecht. Sie werden behaupten, wir wollten das Getreide lieber an Katholiken verkaufen oder sonst einen Unsinn. Hauptsache, sie haben einen Vorwand, mit dem sie uns alles wegnehmen können. Aber sie können doch nicht einfach sowas behaupten. Wer Waffen hat, kann alles. Zieh! Sie lassen das Boot zu Wasser.